Und sie liebt seine Nähe und wie er seine Worte wählt, wie er lacht und sie anschaut, die Geschichten, die er ihr erzählt. Doch er ahnt nicht mal, wie sehr sie träumt von so viel mehr, als er ihr gibt. Und dass sie ihn seit Jahren endlos liebt. Und sie würde sterben, nur für ihn. Würde durch Rauch und Asche fliehen. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Sie würde kämpfen bis aufs Blut. Sie würde tauchen durch jede Flut. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Bedingungslos. Er bringt Licht, spendet Schatten. Er hört auch zu, wenn sie nichts sagt. Wie ein Buch liest er in ihr, weiß die Antwort schon, bevor sie fragt. Doch er sieht nicht mal in ihrem Blick, dass sie die Sehnsucht fast zerbricht. Ihren Traum, ihre Liebe sieht er nicht. Und sie würde sterben, nur für ihn. Würde durch Rauch und Asche fliehen. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Sie würde kämpfen bis aufs Blut. Sie würde tauchen durch jede Flut. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Doch er sieht nicht mal in ihrem Blick, dass sie die Sehnsucht fast zerbricht. Ihren Traum, ihre Liebe sieht er nicht. Und sie würde sterben, nur für ihn. Würde durch Rauch und Asche fliehen. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Sie würde kämpfen bis aufs Blut. Sie würde tauchen durch jede Flut. Denn wenn sie liebt, oh oh, dann bedingungslos. Bedingungslos.